Tag, Herr Landstuhler, Japan Spezial, Aufnahmeort Yokohama Hafen beim Red Brick House. In der Folge geht es um Stichwort 1%er. 1%er kennt man vielleicht den Begriff hier von dem Motorradfahrer, von der Gang. Das sind die 1%igen der Gesellschaft. Ja, genauso fühle ich mich auch hier in Japan. Ich bin wirklich der 1% große, blonde Europäer, den du wirklich überall findest. Und das gilt wirklich nicht nur für die Tourispots. Tourispots geht es gleich so 5-10% hoch. Aber da ich immer so ein bisschen individuell unterwegs bin, ja, kommt es normalerweise auch wirklich generell vor, dass ich wirklich der Einzige bin. Ach, heute zum Beispiel in meinem Local Train, wo ich jetzt hier nur Yokohama gefahren bin, war in dem ganzen Abteil, war ich wirklich der einzigste große, blonde Europäer. Aber wie gesagt, ist eigentlich nicht schlimm, weil wie gesagt, du wirst hier weder angestarrt noch irgendwie blöd angemacht, sie so in andere Länder, wo sie dann mit dir Bilder machen wollen oder so. Da sind die Japaner wirklich sehr, sehr höflich. Ansonsten, wie gesagt, da ich auch relativ groß bin, kann ich auch alles immer sehr gut überschauen und so. Also irgendwie macht schon Spaß, immer so der Einzige sind, der Individualist sozusagen. Ja, also wie gesagt, das zum Prozent, also Umgang mit Ausländern, wie gesagt, keine Probleme, Kriminalität existiert hier kaum, also habe ich immer so kurze Videoaufnahmen auf dem YouTube-Kanal schon gemacht, wo man das sehen, wenn ich dann nachts durch die Straße laufe, das bin ich nicht der Einzige, sind auch viele Frauen mit ihren Kindern noch unterwegs oder so. Also wie gesagt, da brauchen euch wirklich gar keinen Gedanken zu machen. Wie gesagt, im McDonald's habe ich ja schon erzählt, da liegt einfach ein Handy rum, das geladen wird und der Typ ist auf dem Klo oder er bestellt was oder er redet mit irgendwie. Also ich denke mal, keine Ahnung, ob es hier noch eine Dunkelstatistik gibt oder so. Aber wie gesagt, die Sachen kommen nicht weg, können da ganz getrost sein. Zur Kommunikation, ist es also wirklich so, in der Städte oder auf Tourisache verstehen sie dich Englisch, wird mich aber jetzt nicht super drauf verlassen. Also wie gesagt, wenn ihr so eine App habt, wo ihr ein bisschen die Schriftzeichen übersetzen könnt oder einfach mit allgemeinen Begriffe, hilft euch das? Also was heißt hilft euch das? Also sie sind wirklich sehr, sehr freundlich und gehen wirklich mit euch in die Richtung. Richtig aufpassen wie in anderen Ländern, dass sie euch irgendwas zeigen wolle, nur um nicht ihr Gesicht zu verlieren. So wie es in Thailand ist und euch in die falsche Richtung schicke, ist mir hier bis jetzt noch nicht passiert. Aber wie gesagt, mit Handy und wenn er Empfang habe oder so, kommen da eigentlich ganz gut zurecht. Was da vielleicht zur Navigation auch an der Stelle noch ein bisschen aufpassen müsse, insbesondere wenn ihr in Tokio sind oder auch hier so in Yokohama mit diesem GPS-Empfang, also ihr dürft euch nicht so 100% drauf verlassen. Was heißt, ihr könnt euch drauf verlassen? Also wenn das GPS nicht stimmt, schickt ihr euch schon mal in die falsche Richtung. Das heißt, deshalb einfach nicht im Weg rumstehen, laufen einfach los. Irgendwann sehen ihr schon, in welche Richtung ihr gehen und ob man vielleicht rumdrehen müsse. Und deshalb, ja, so wie es früher auch war, ohne Handy, ohne GPS, einfach mal die Stadtkarte gucke, vielleicht ein bisschen den Kompass gucke und einfach so ein bisschen navigieren und euch einfach die Sache merke und nicht so ganz drauf verlassen, dass es einfach funktioniert, weil, die Erfahrung hatte ich auch schon gemacht, es kann auch mal ganz schnell vorbei sein. Wie gesagt, am Anfang hatte ich noch keine Datenkarte, da musste ich mich auch manuell navigieren und auch als ich von meiner Tour mal zurückgefunden habe und nicht auf den Akku geachtet habe und mir wirklich aus irgendwelchen Gründen nicht nur der Akku und die Powerbank leer gezogen hat, dann ist das Ding auch irgendwann mal auf Null und dann können wir nicht mehr navigieren. Aber wie gesagt, frohne einfach recht freundlich oder gehen einfach zum nächsten 1% der Ausländer, quatschen an und in meinem Fall hat er auch noch eine Powerbank gehabt und war ein Italiener und wie gesagt, habe ich mich da kurz dran gestöpfelt und dann ging es eigentlich weiter. Gut, deshalb wie gesagt, hier leider ein bisschen Atmo noch in den Grund, weil ja, an diesem Fährterminal gab es noch eine laute Durchsage. Wie ihr sonst hört, wird hier am Red Brick House schon der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Aber auch generell in Parks oder so ist es nicht unüblich, dass da so eine schöne Musik im Hintergrund spielt. Und wie gesagt, so, wenn wir es jetzt noch als Audiopostkarte machen würden, ungefähr in 2 Meter Entfernung liegt eine Taube auf dem Rasen und chillt sich ein bisschen. Links neben dran, die schläft, die hat irgendwie den Kopf nur inne geknickt. Ja, also ich werd hier alles sehr, sehr entspannt. Ein Vogel kommt, aber ich habe leider nichts zu essen für dich, mein Freund. ist leider so. Müsste auch wieder was essen. Ist schon ein bisschen spät wieder. Also irgendwie so rein vom Essen komme ich hier irgendwie auch nicht. Ich tue immer sehr, sehr gut Frühstücke. Dann rette ich mich so über den Tag. Wenn es natürlich so ein paar Besonderheiten gibt mit den Spezialitäten, schlage ich natürlich zu. Aber die japanische Spezialität habe ich schon alle durch. Und wie gesagt, oben geht es dann schön essen oder je nachdem, was ist. So, ich mache mal hier zu, gehe noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen auf den nächsten Aussichtspunkt und die Yokohama Bridge fotografieren. Und deshalb an der Stelle mal zu. Japan Spezial, 1% der. So ist es. Man kann nachher mal der Einzigste sein. Man muss nicht immer wie alle sind. Man kann nachher einfach mal der Einzigste sein. Das waren meine Schlussworte. Bis dann. Servus.